22. Kapitel. Der Beginn meines Seeabenteuers. Die Meuterer kamen nicht wieder. Es fiel nicht einmal mehr ein Schuss aus dem Walde. Sie hatten ihre Ration für den Tag bekommen, wie der Kapitän sich ausdrückte. So hatten wir Ruhe in unserem Blockhaus und konnten nach den Verwundeten sehen und etwas zum Essen zurechtmachen. Der Squire und ich kochten draußen im Freien, trotz der Gefahr, und selbst draußen wussten wir vor Entsetzen über das laute Stöhnen der Patienten, die der Doktor unter den Händen hatte, kaum, was wir taten. Von den 8 Männern, die im Gefecht gefallen waren, atmeten nur noch 3. Der eine Pirat, der an der Schießscharte verwundet worden war, Hunter und Kapitän Smollett, und von diesen waren die ersten beiden so gut wie tot. Der Meuterer starb unter des Doktors Messer. Und Hunter kam trotz allen unseren Bemühungen auf dieser Welt nicht mehr zum Bewusstsein. Er lag noch den ganzen Tag und röchelte schwer, wie damals zu Hause im Admiral Benbow, der alte Seeräuber, als er seinen Schlaganfall bekam. Hunters Brustkorb war von dem Kolbenschlag eingedrückt worden und bei dem Sturz hatte er einen Schädelbruch erlitten und die folgende Nacht ging er, ohne noch ein Zeichen zu geben oder ein Wort zu sprechen, zu seinem Schöpfer ein. Die Wunden des Kapitäns waren allerdings schwer, aber nicht lebensgefährlich. Es war kein edler Teil tödlich verletzt. Andersons Kugel, denn Hiob hatte zuerst auf ihn geschossen, hatte das Schulterblatt zerschmettert und die Lunge gestreift, aber nicht gefährlich. Der zweite Schuss hatte nur einige Muskeln in der Wade zerrissen. Der Doktor sagte, er werde bestimmt mit dem Leben davonkommen, aber er dürfe noch wochenlang weder gehen noch seinen Arm bewegen. Ja, wenn möglich, sollte er kein Wort sprechen. Mein eigener Schmiss über die Fingerknöchel war bloß ein Flohstich. Dr. Livesey klebte ein Pflaster darüber und zupfte mich noch obendrein an den Ohren. Nach dem Essen setzten der Squire und der Doktor sich zum Kapitän, um mit ihm zu beratschlagen. Als sie sich ausgesprochen hatten, war es kurz nach 12. Da griff der Doktor nach Hut und Pistolen, schnallte einen Säbel um, steckte die Karte in seine Tasche und schulterte eine Muskete. Dann kletterte er an der Nordseite über die Palisade und ging mit schnellen Schritten in den Wald. Gray und ich saßen am anderen Ende des Blockhauses beisammen, um unsere Offiziere nicht in ihrem Gespräch zu stören. Als nun der Doktor in dieser Ausrüstung verschwand, nahm Gray seine Pfeife aus dem Mund und vergaß vor Erstaunen, sie wieder hineinzustecken. »Erhol mich, dieser und jener«, rief er. »Ist Dr. Livesey verrückt geworden?« »Wohl kaum«, sagte ich. »Er wäre von uns wohl der Letzte, dem das passieren würde, denke ich.« »Na, Schiffsmart, vielleicht ist er nicht verrückt, aber wenn er's nicht ist, merk auf meine Worte, so bin ich's.« »Denke mir«, antwortete ich, »der Doktor hat seine Idee, und wenn ich mich nicht irre, ist er jetzt ausgegangen, um Ben Gunn zu treffen.« Wie sich später herausstellte, hatte ich recht. Aber im Hause war eine Hitze zum Ersticken, und der kleine Sandfleck innerhalb der Einzäunung glühte von der Mittagssonne. Infolgedessen bekam ich einen anderen Gedanken in den Kopf, und damit hatte ich durchaus nicht so recht. Ich begann nämlich den Doktor zu beneiden, der im kühlen Schatten des Waldes unter dem Gesang der Vögel und in dem würzigen Harzduft der Fichten spazieren ginge, während ich hier in der Hitze geröstet würde. Und meine Kleider blieben an dem heißen Harz hängen und rings um mich herum war so viel Blut und so viel arme Leichen lagen überall herum, dass ich einen Ekel vor dem Platz bekam. Während ich das Blockhaus aufwusch und dann die Essgeräte reinigte, wurden dieser Ekel und dieser Neid immer stärker in mir. Da ich gerade bei einem Sack mit Zwiebäcken stand und niemand auf mich achtete, so tat ich den ersten Schritt zu meiner Flucht und füllte beide Taschen meiner Jacke mit Zwieback. Meinetwegen mag man sagen, dass ich ein Narr war, und ganz gewiss stand ich im Begriff, eine törichte und mehr als tollkühne Handlung zu begehen, aber ich war entschlossen, dabei alle Vorsicht anzuwenden, die mir zu Gebote stände. Sollte mir irgendetwas zustoßen, so würden diese Zwiebäcke mich zumindest bis zum nächsten Abend vor Hunger bewahren. Sodann nahm ich mir ein paar Pistolen, und da ich bereits ein Pulverhorn und Kugeln hatte, so fühlte ich mich mit Waffen wohl versehen.